gewaltige, gewaltige stößt Gott vom Stuhl hinunter in den Schwefelpfuhl, hinunter in den Schwefelpfuhl, hinunter, hinunter in den Schwefelpfuhl. Gewaltige stößt Gott vom Stuhl hinunter in den Schwefelpfuhl, hinunter in den Schwefelpfuhl. Gott zu erhöhen, die Nieder pflegt Gott zu erhöhen, dass sie wie Stern am Himmel stehen. Die Reichen lässt ihr bloß und leer, bloß und leer, bloß und leer. Die Hungrigen füllt er mit Gaben, dass sie auf seinem Gnadenmeer, auf seinem Gnadenmeer, stets Reichtum und die Fülle haben, dass sie auf seinem Gnadenmeer, auf seinem Gnadenmeer, auf seinem Gnadenmeer stets Reichtum und die Fülle haben.